bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. In meinem Sarg, da bin ich ganz allein. So wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenschwein. Doch geht die Sonne endlich unter, glaub es mir. Erwacht zu neuem Leben, der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. Plötzlich raschelte es im Gebüsch. Anton packte seinen Rucksack. Dabei hörte er eine Kassette. Natürlich eine Vampirgeschichte. Ging mit einem grässlichen Grinsen in seinem toten, blassen Gesicht auf Joe Philcock zu. Die spitzen Zähne des Vampirs waren blutgerötet. Hilfe, wer? Au, verflixt. Mir ist der Rucksack auf den Fuß gefallen. Blöde Story. Schluss damit. Anna, ach, du bist es. Ja, endlich. Darf ich reinkommen? Ja, sicher. Mein Kassettenrekorder war so laut. Das habe ich gehört. Vampire haben nämlich sehr gute Ohren und gute Augen. Nanu, was liegt denn hier alles herum? Du packst? Ja, leider. Aber ich dachte, eure Klassenfahrt fällt aus. Das dachte ich auch. Hast du nicht gesagt, deine Lehrerin sei krank geworden? Doch, sie ist krank. Aber unser Mathelehrer springt ein. Herr Fliegenschneider. Wie einspringen? Herr Fliegenschneider vertritt meine Lehrerin. Er hat keine eigene Klasse und deshalb fährt er mit uns nach Altengraben. Das ist gemein. Genau. Mit Herrn Fliegenschneider wird die Klassenfahrt noch langweiliger. Und ihr könnt nichts dagegen unternehmen? Streiken oder so? Nein, gar nichts. Die Zimmer im Schulanthan sind gebucht, der Bus ist bestellt. Der Bus? Ihr fahrt mit dem Bus? Na, der hat doch so große Gepäckfächer, oder nicht? Eigentlich ja wie geschaffen, um meinen Sarg zu transportieren. Keine Chance, wir fahren schon morgens los, um 9:30. Ihr fahrt tagsüber? Klar, die Fahrt dauert ja nur von Montag bis Freitag und Herr Fliegenschneider hat ein Riesenprogramm. Wenn wir unsere Sachen ausgepackt haben, will er gleich eine Wanderung mit uns machen. Och, wie öde. Ich würde ja mit dir auf Klassenfahrt gehen, aber Rüdiger wird mir bestimmt nicht helfen, meinen Sarg nach Altengraben zu fliegen. Und wenn du ihn darum bittest? Nein. Seit Olga und Tante Dorothee auf und davon sind, ist mit Rüdiger nichts Vernünftiges mehr anzufangen. Und Lumpi wird mir auch nicht helfen. Der ist jede Nacht bei seinem Männermusikverein. Und meine Eltern und Großeltern sind durch Tante Dorothees geplatzte Verlobung viel misstrauischer geworden. Ich müsste ihnen genau erzählen, warum ich verreise, wohin ich verreise und zu wem. Oh, wir Vampire sind immer benachteiligt, immer. Naja. Und überall drohen uns Gefahren. Von Friedhofswärtern, von Vampirjägern und neuerdings auch noch von so komischen Vampirforschern. Du meinst Professor Piepenschnurz? Genau den. Oder auch Igno von Rand, wie er sich genannt hat. Unter falschen Namen unsere Familie einheiraten zu wollen. Die arme Tante Dorothee. Wer weiß, was dieser Igno bei uns ausforschen wollte. Aber ihr habt doch auch Freunde. Richtig. Ich habe dich. Und deshalb werde ich dich auch besuchen kommen. Das wird nicht so einfach sein. Im Schullandheim sind wir ständig unter Aufsicht und es gibt auch nur Gemeinschaftsschlafsäle. Gemeinschaftsschlafsäle? Etwa mit Mädchen? Nein, die Mädchen schlafen unterm Dach und wir Jungen im Erdgeschoss. Oh, Dracula sei Dank. Aber schließlich können wir uns auch draußen treffen. Draußen? Vor dem Schullandheim. Es gibt doch wohl nur eins in Altengraben, oder? Ja, zum Glück. Und die Straße heißt Waldesruh. Waldesruh. Dann bis bald, Anton. Und gute Reise. Damit flog Anna in die dunkle Nacht hinaus. Von wegen guter Reise, dachte Anton. Natürlich hatte Anton auch ein paar Freunde in seiner Klasse. Aber die unterhielten sich während der Busfahrt ausschließlich über Tischtennis, Radfahren und Mädchen. Ziemlich genervt hockte Anton auf seinem Platz. Da stieß ihn Ole, der neben ihm saß, mit dem Ellbogen in die Seite. Und wie findest du die neue, Anton? Wie soll ich sie schon finden? Sie ist doch erst eine Woche in unserer Klasse. Also, ich finde, sie sieht toll aus. Viola, auch ihr Name ist einfach klasse. Nun musste Anton doch grinsen. So kannte er Ole gar nicht. Aber Viola sah wirklich gut aus. Sie hatte lange blonde Haare, große blaue Augen und eine kleine Stupsnase. Aber etwas störte Anton an der Neuen. Sie sah Olga von Seifenschwein, der großen Liebe des kleinen Vampirs, verblüffend ähnlich. Und sie schien auch ebenso eingebildet und selbstverliebt zu sein wie Olga. Aber das hatte Ole wohl noch nicht bemerkt. Vielleicht tanzt die Neue genauso gut, wie sie aussieht. Im Schullandheim sollten wir gleich ein Discoabend steigen lassen. Mit Herrn Fliegenschneider? Wetten, dass er uns gerade einen Wanderabend ankündigen will? Hallo Kinder, dort hinten könnt ihr schon unser Schullandheim sehen. Ach, was für eine wunderschöne Umgebung. Naja, total langweilig. Hügel rauf, Hügel runter. Und Bäume, Büsche, Heidekraut. Nein, diese Gegend ideal zum Wandern. Na bitte, wusste ich's doch. Die erste Wanderung fand dann auch noch vor dem Mittagessen statt. Anton und seine Klassenkameraden hatten kaum Zeit, ihre Sachen zu verstauen und die Betten zu machen. Es waren Etagenbetten und in Antons Schlafraum standen drei davon. Anschließend wurde gewandert, in flottem Tempo. Herr Fliegenschneider überhörte einfach das Stöhnen seiner Schüler. Auch Klagen über Blasen konnten ihn nicht erweichen. Und Gelegenheit zum Tanz, wie Herr Fliegenschneider es nannte, sollte es erst am letzten Tag auf der Abschiedsparty geben. Am Nachmittag waren stattdessen Wettkampfspiele im Freien angesagt. Danach war auch der Ausdauerndste erschöpft. Kein Wunder, dass alle nach dem Abendessen ohne Protest in ihre Betten fielen. Schon gegen 10 war überall das Licht gelöscht. Und um 11 musste auch der Letzte eingeschlafen sein. Nein, einer war noch wach. Anton. Leise kletterte er aus seinem Bett, er schlüpfte in seinen Trainingsanzug und schlich zum Speisesaal. Dort öffnete er ein Fenster und stieg hinaus. Kühle Nachtluft umfing ihn. Und ganz in der Nähe schrie eine Eule. Saß sie vielleicht in dem mächtigen alten Baum, der vor dem Heim wuchs? Und wirklich, Anton entdeckte einen großen schwarzen Vogel. Er kauerte auf einem Ast und starrte zu ihm herüber. Das war keine Eule, sondern ein Vampir. Anna? Erraten! Guten Abend, Anton. Hallo, Anton. Rüdiger, du? Tolle Überraschung, was? Tja, ich wollte wissen, ob Klassenfahrten wirklich so aufregend sind, wie Anna behauptet. Aufregend? Es gibt kaum etwas Langweiligeres. Langweilig kann ich sie beim besten Willen nicht finden. Die schöne Blonde. Sie ist dort oben hinter dem Dachfenster. Wenn sie bloß nicht die Vorhänge zugezogen hätte. Die schöne Blonde? Mhm. Oh nein, Viola. Rüdiger findet, dass sie wie Olga aussieht. Stimmt gar nicht. Niemand kann wie Olga aussehen. Aber typmäßig ist sie genau wie Olga. Und sie ist auch genauso gepflegt. Gepflegt? Sie hat sich mindestens eine halbe Stunde die Haare gebürstet. Mit einer rosa Bürste. Sag mal, Anton, kannst du nicht ein Stelldichein arrangieren? Ein was? Ein Treffen. Morgen Abend vielleicht. Kurz nach Sonnenuntergang. Und mit wem? Mit wem? Mit wem? Mit der schönen Blonden natürlich. Oder bist du etwa nie interessiert? Ja, das möchte ich auch gerne wissen. Du magst doch Mädchen, die lange blonde Haare haben, stimmt's? Die Haarfarbe ist mir egal. Ich mag nette Mädchen, so wie dich. Ehrlich? Und an Viola bin ich nicht interessiert. Viola. Und denselben Namen trug die zweite große Liebe von Graf Dracula. Viola, die Zurückhaltende. Die zweite große Liebe? Mhm. So ein Zufall. Wie meinst du das, Zufall? Naja, die Übereinstimmung zwischen dir und Graf Dracula. Nicht wahr? Oh. Damit wären wir also verabredet. Verabredet? Ja. Morgen, kurz nach Sonnenuntergang, werde ich dich und Viola erwarten. Drüben am Waldessaum. Aber... Ich verlass mich auf dich. So. Jetzt muss ich fliegen. Ich muss etwas gegen meine entsetzlichen Magenkrämpfe tun. Weg ist er. Ein echter Freund. Ich bin so froh, dass er überhaupt mitgekommen ist. Er hat im Moment zu gar nichts Lust. Unsere Großmutter Sabine, die Schreckliche, sagt, Rüdiger steckt in einem seelischen Tief. In einem seelischen Tief? Mhm. Erst das missglückte Programm bei dem Psychologen. Rüdiger hätte so gerne seine Angst vor den Sonnenstrahlen verloren. Und dann, dass Olga mit Tante Dorothy abgeflogen ist. Und vor allem, dass sie Hugo den Haarigen lieber mag als ihn. Hat Olga das gesagt? Nein, Waldi, der Bösartige, hat es uns erzählt. Olga hatte sich ja noch nicht mal von Rüdiger verabschiedet. Von mir auch nicht, glücklicherweise. Ach, jedenfalls bin ich so froh, dass Rüdiger heute Abend mitgekommen ist. Und dann diese Viola. Du musst alles versuchen, damit sie morgen Abend zum Stelldichein kommt. Aber gern tue ich es nicht. Und wieso nicht? Weil Viola wirklich nicht mein Fall ist. Ach, Anton, wie süß du das wieder gesagt hast. Hattest du eigentlich Probleme, das Schullandheim zu finden? Oh nein, es war sogar ziemlich einfach. Und meinen Verwandten habe ich erzählt, dass ich mir ein neues Parfum mischen wollte. Muftig, unwiderstehlich. Und dass ich dafür äußerst seltene Kräuter brauche und deshalb weit fliegen muss. Ganz schön raffiniert. Ja, meine Mutter, Hildegard die Durstige, hat mir sogar extra einen Beutel für die seltenen Kräuter geschenkt. So, hier ist er. Aber jetzt muss ich los. Wenn der Beutel nicht bis oben hin voll ist, dann schöpfen meine Eltern und Großeltern Verdacht. Außerdem haben wir ja morgen noch so viel Zeit. Du kommst morgen auch? Natürlich. Ich freue mich so auf das Stelldichein mit dir. Also, bis morgen. Ja, bis morgen. Anna bewegte ihre Arme und schon flog sie. Anton machte sich leise auf den Rückweg. Im Bett dachte er etwas beklommen an den nächsten Tag. Würde es ihm wirklich gelingen, Viola zu einem Treffen zu überreden? Zu einem Treffen mit einem Unbekannten, der zudem noch ein Vampir war. Aber das musste er ihr ja nicht unbedingt verraten. Am nächsten Morgen stand eine Wanderung zu den Teufelsklippen auf dem Programm. Anton beschloss, die Wanderung zu nutzen, um mit Viola ins Gespräch zu kommen. Bereits beim Frühstück legte er sich einen Plan zurecht. Anton würde sich zwar in Violas Nähe aufhalten, dann aber wollte er sie absichtlich übersehen. Bestimmt konnte Viola es nicht ertragen, wenn ein Junge keine Notiz von ihr nahm. Also marschierte Anton neben Viola her. Dabei tat er, als wäre sie Luft für ihn. Sein Plan schien zu gelingen. Nach einiger Zeit musterte Viola ihn immer neugieriger. Schließlich hielt sie es nicht mehr aus. Du heißt Anton, stimmt's? Ja. Bist du auch neu in der Klasse? Nein, wieso? Weil du so schüchtern bist. Ich bin nicht schüchtern, aber die blöden Witze gehen mir auf die Nerven. Ach, mir auch. Du bist wohl schon älter, was? Älter? Ja, du bist so ruhig und ernst. Die anderen hier sind ja richtig kindisch, aber du... Und dann wandte sich Viola ihrer Freundin Sonja zu. Die beiden begannen zu tuscheln. Dabei schaute Viola immer wieder verstohlen zu Anton. Der aber ging gespielt gleichmütig weiter. Schließlich erreichten sie die Teufelsklippen. Sie sahen kein bisschen teuflisch aus, sondern nur wie gewöhnliche graue Gesteinsbrocken. Anton setzte sich ein paar Meter entfernt von Viola auf einen Stein. Dort packte er in aller Ruhe sein zweites Frühstück aus. Viola war, wie immer, von mehreren Jungen umlagert. Sie hörte sich reichlich gelangweilt einige Witze an. Schließlich erhob sie sich und kam auf Anton zu. Ach, also manche Jungs sind die reinste Landplage. Und am schlimmsten sind die, die es noch nicht mal merken. Und du? Sitzt du immer alleine? Nein, aber ich halte nichts von erzwungener Geselligkeit. Ich auch nicht. Ach, und überhaupt hasse ich Klassenfahrten. Alles ist so primitiv. Die Schlafsäle, die Waschräume. Und gestern musste ich mir die Haare mit eiskaltem Wasser waschen. Tatsächlich? Na, sehr gesprächig bist du aber nicht. Siehst du nicht, dass wir beobachtet werden? Viola sah sich etwas ratlos um. Anton hatte Mühe, ernst zu bleiben. Ihm war gerade die Idee gekommen. Er wusste jetzt, wie er Violas Interesse noch mehr anstacheln konnte. Das Zauberwort hieß Eifersucht. Tatjana, sie beobachtet uns. Tatjana? Psst. Sie darf nicht mitkriegen, dass wir über sie reden. Na und warum nicht? Weil sie dann erst recht eifersüchtig wird. Eifersüchtig? Ist Tatjana etwa deine Freundin? Nun ja, nicht direkt. Wie nicht direkt? Weil ich heute mit ihr Schluss machen will. Heute nach dem Abendessen. Ehrlich? Könnte es sein, dass du dich mit einem anderen Mädchen befreunden möchtest? Das wäre schon möglich. Komm doch heute Abend, wenn es dunkel geworden ist, in den Hof. Dort verrate ich es dir. Wenn es dunkel geworden ist? Hast du dann mit Tatjana Schluss gemacht? Ja, bestimmt. Ach, die arme Tatjana. Gut, bis heute Abend. Anton hatte es also geschafft. Viola glaubte nun fest, Anton wollte sie zur Freundin anstelle von Tatjana. Und sie war darüber äußerst geschmeichelt. Jetzt musste Anton nur noch den kleinen Vampir ins Spiel bringen. Vielleicht konnte er Viola ja zu einem Mondscheinspaziergang überreden. Und dabei würden sie dann natürlich ganz zufällig Rüdiger treffen. Anton konnte es kaum erwarten, bis alle in seinem Zimmer eingeschlafen waren. Dann schlich er sich wieder auf dem gewohnten Weg nach draußen. Vor dem Schullandheim wartete er etwas unruhig auf Viola. Hoffentlich ließ sie sich nicht von Herrn Fliegenschneider erwischen. Aber da kam sie schon. Überraschend leise, stellte Anton anerkennend fest. Doch plötzlich wurde über ihnen ein Fenster geöffnet. Hastig fasste Anton Viola am Arm und zog sie in Richtung Waldrand. Wohin willst du denn eigentlich? eigentlich? In den Wald. Da sind wir vor Herrn Fliegenschneider sicher. Aber im Wald sind Wölfe und Wildschweine. Wölfe sind in dieser Gegend längst ausgestorben und Wildschweine kommen nur im tiefen Wald vor. Außerdem habe ich eine Taschenlampe. Komm, noch ein kleines Stück. Da hinten ist es noch viel romantischer. Na gut. So, hier können wir bleiben. Und jetzt? Was jetzt? Na, hast du mir nicht vorgeschwärmt, es wäre so romantisch im Wald? Doch. Na, also davon merke ich nichts. Man sieht noch nicht mal den Mond. Und erst recht keine Sternschnuppen. Und dauernd knackt und knistert es. Das finde ich nicht romantisch, das finde ich unheimlich. Hast du Angst? Nein. Aber willst du nicht wenigstens deine Taschenlampe einschalten? Ja, das könntest du wirklich tun. Es ist nicht sehr höflich von dir, tatenlos mit anzusehen, wie dieses hübsche Mädchen vor Angst zittert. Rüdiger. Ja, ja. Du musst noch eine Menge lernen, was den Umgang mit so bezaubernden jungen Damen wie dieser hier betrifft. Wer ist denn das? Merkst du nun, wie ungehobelt dein Benehmen ist, Anton Bonsack? Na los, stell mich der jungen Dame vor. Also, das ist Rüdiger, ein Freund. Und das ist Viola, die erst kürzlich neu in unsere Klasse gekommen ist. Angenehm. Hier, meine Hand. Guten... Die ist ja eiskalt. Und nun schalte endlich die Taschenlampe ein, Anton. Viola möchte bestimmt genauer sehen, mit wem du sie bekannt gemacht hast. Nein, es könnte uns jemand sehen. Außer uns ist hier niemand weit und breit. Sonst hätte ich ihn nämlich gehört. Du hast wohl Ohren wie ein Luchs. Wie ein Luchs? Wir Vampire haben 10-mal bessere Ohren als jeder Luchs. Hast du eben gesagt Vampire? Vampire? Anton, sag du doch. Rüdiger ist Schauspieler. Ja, genau. Schauspieler? Mhm. Ja, Filmschauspieler. Er macht in einem Vampirfilm mit. Ach, deshalb das tolle Kostüm. Ich habe mir gleich gedacht, solche Superkostüme gibt's nur beim Film. Und die Maske ist auch perfekt. Welche Maske? Na, die Schminke, das Parfum und so. Schminke? Aber ja. Und du kannst ganz beruhigt sein, Rüdiger. Viola ist keine Schauspielerin. Sie wird den Reportern nichts über deine neue Filmrolle verraten. Den Reportern? Ich will aber Schauspielerin werden. Vielleicht könnte ich ja auch eine Rolle in dem Film übernehmen. Und wenn es nur eine winzige Nebenrolle ist. Nebenrolle? Wir sollten lieber das Thema wechseln. Du siehst ja, Rüdiger ist von den Filmaufnahmen so geschafft, dass er nicht mehr davon reden möchte. Och, das ist aber schade. Möchtest du vielleicht morgen darüber reden, Rüdiger? Du willst, dass wir uns morgen wiedersehen? Oh ja, furchtbar gern. Ich werde auf dich warten. Und deine Dreharbeiten? Sind die morgen auch so spät angesetzt? Dreharbeiten? Ja, sicher. Rüdigers Dreharbeiten sind zur selben Zeit wie heute. Vampirfilme muss man einfach abends drehen. Na dann bis morgen, Rüdiger. Und bring mir ein Autogramm mit. Anton sah zu, wie Viola geziert zum Schullandheim zurücklief. Er, Anton, schien ihr ja völlig gleichgültig geworden zu sein. Als sie außer Sichtweite war, bekam er plötzlich einen kräftigen Stoß. Au! Und nun erklärst du mir gefälligst, was das alles bedeuten soll. Hast du wirklich nichts begriffen? Dann würde ich dich sonst fragen. Na schön, ich erkläre es dir. Wenn du in einem etwas freundlicheren Ton mit mir sprichst. Was? Ich bin doch schon den ganzen Abend umwerfend freundlich. Ja, zu Viola. Dabei verdankst du es mir, dass sie sich überhaupt wieder mit dir treffen möchte. Dir? Ja. Wenn ich nicht in letzter Sekunde die Idee mit dem Vampirfilm gehabt hätte, was dann... Was dann? Naja, dann wäre Viola vielleicht zu Herrn Fliegenschneider gerannt. Und dann hätte sie ihm berichtet, dass sich im Wald ein Vampir herumtreibt. Aber jetzt wird sie niemandem davon erzählen. In ihrem eigenen Interesse. Wie? In ihrem eigenen Interesse? Sie hofft bestimmt, dass du ihr eine Rolle verschaffst. in deinem Vampirfilm. Ach so. Schon geht mir ein Licht auf. Schon? Und ein Autogramm will sie von mir. Das wundert mich nicht. Schließlich war mir immer klar, dass ich ein sehr anziehendes Gesicht habe. Aber woher kriegst du das Autogramm? Du kannst dich doch nicht fotografieren lassen. Ich weiß etwas viel Besseres als fotografieren. Ich lass mich zeichnen. Und von wem? Von dir natürlich. Ich hab gar keine Stifte mit. Und wie soll ich unter diesen Umständen an mein Autogramm kommen? Frag doch Anna, ob sie dich zeichnet. Anna kann nicht. Sie hat eine Hand so dick wie ein Kürbis. Was? Sie ist verletzt? Mhm. Ist sie deshalb nicht mitgekommen? Genau. Und schwindelig war ihr auch. Da wollte sie lieber im Sarg bleiben. Vielleicht zeichnet Lumpi mich, wenn ich ihm etwas dafür biete. Ich würde es wundervoll finden, wenn Viola mein Bildnis immer bei sich tragen würde. Und ich würde es sehr leichtsinnig finden. Genauso leichtsinnig wie dein Ausspruch vorhin, dass ihr Vampire 10-mal bessere Ohren habt als jeder Luchs. Jeder macht mal einen Fehler. Ich muss jetzt fliegen. Hörst du, wie mein Magen knurrt? Nein. Aber ich... Gute Nacht, Anton. Und drück mir alle Daumen, die du hast, für mein Autogramm. Ja, natürlich. Der kleine Vampir lächelte, ungewohnt freundlich, wie Anton fand. Dann flog er mit ein paar kräftigen Armbewegungen davon. Vor dem Einschlafen lag Anton noch eine Zeit wach. Was für eine Verletzung konnte sich Anna nur zugezogen haben? Und was hatte es mit diesen Schwindelanfällen auf sich? Hoffentlich ging es ihr morgen besser. Mit diesen Gedanken schlief Anton ein. Am nächsten Morgen regnete es. Die geplante Wanderung fiel buchstäblich ins Wasser. Stattdessen marschierte Antons Klasse ins Museum. Alle stöhnten, ausgerechnet ins Museum. Da gab es doch nur alte und verstaubte Sachen. Doch Anton wurde angenehm überrascht. Das Museum war ein ehemaliges Schloss. Und es enthielt durchaus interessante Sachen. Kutschen zum Beispiel. Eine der Kutschen hatte hohe schwarze Räder. Eine Tür aus schwarzem Holz. Und ein schwarzes Lederverdeck. Anton blieb fasziniert stehen. Kein Schild verriet die Herkunft oder das Alter dieser Kutsche. Offensichtlich war sie uralt. Anton lief eine leichte Gänsehaut über den Rücken. Die Kutsche sah unheimlich aus. Wie geschaffen für nächtliche Spazierfahrten. Auch Viola wurde von der Kutsche magisch angezogen. Denn auf einmal stand sie neben ihm. Genau das Richtige für Rüdigers Film, findest du nicht, Anton? Doch. Oder haben sie schon eine Kutsche? Ich weiß es nicht. Was heißt hier, du weißt nicht, ob sie eine Kutsche haben? Ist es denn kein altmodischer Vampirfilm? So einer mit Kutschen und verfallenen Friedhöfen? Doch. Jetzt fällt es mir ein. Sie haben schon eine Kutsche. Eine noch viel schönere als diese hier. Ehrlich? Und Rüdiger fährt auch in dieser schönen Kutsche? Ich meine, bei den Dreharbeiten? Ja. Ob ich sie mir mal ansehen könnte? Wie denn? Na, ich könnte Rüdiger bei den Dreharbeiten besuchen. Und dann fahre ich mit ihm in der Kutsche. Glaubst du, er hätte Lust dazu? Das musst du Rüdiger selbst fragen. Heute Abend. Oh, da kommen die anderen. Hallo Ole, hallo Sonja. Hallo. Schaut euch bloß diese irre schwarze Kutsche an. Die kommt bestimmt aus der Heimat von Graf Dracula. Aus Transsibirien. Und was hat Anton damit zu tun? Gar nichts. Anton musste grinsen. Wenn schon, dann aus Transsilvanien. Aber das behielt er lieber für sich. Viola schien Rüdigers Vampirfilm ja nicht mehr aus dem Kopf zu gehen. Auch am Nachmittag bei der Besichtigung eines angeblichen Bilderbuchbauernhofes wirkte sie sehr geistesabwesend. Der Bilderbuch-Bauernhof entpuppte sich als moderner Betrieb für Mastschweine und Milchkühe. Und selbst Herr Fliegenschneider wirkte enttäuscht. Das hinderte ihn aber nicht daran, nach dem Abendessen noch einen Spaziergang anzuordnen, damit alle schön müde würden. Seine Rechnung schien aufzugehen. Als Anton sich aus dem Zimmer schlich, schliefen seine Klassenkameraden tief und fest. Vorsichtig trat Anton aus der Tür des Schullandheimes, dabei sah er sich nach allen Seiten um. Leise ging er weiter. Da hätte er beinahe aufgeschrien. Aus dem Schatten eines Baumes löste sich plötzlich eine Gestalt und kam auf ihn zu. Ein Vampir, erkannte Anton gestürzt. Ein Vampir mit hellen Locken und mit Augen, die in tiefen, dunklen Höhlen lagen. Aber das Schlimmste war, diesen Vampir hatte Anton noch nie in seinem Leben gesehen. Anton starrte immer noch wie gebannt auf den fremden Vampir. Würde er sich etwa gleich auf ihn stürzen? Doch da begann der Vampir zu kichern. Na, hast du dich erschrocken? Viola, du bist das. Woher hast du die ganzen Sachen? Damit meinte Anton Violas Kostüm. Es sah fast perfekt aus. Ihre Haut war weiß geschminkt, schwarze Ringe lagen um ihre Augen, ihre Lippen waren rot nachgezogen und ihr Haar hatte sie vampirhaft wild frisiert. Dazu trug sie eine schwarze Strumpfhose und schwarze Ballettschuhe. Nur der schwarze Pulli hatte wenig Ähnlichkeit mit einem Vampirumhang. Findest du, dass ich überzeugend aussehe? Überzeugend? Ja, für den Vampirfilm. Weißt du, ich möchte Rüdiger etwas vorspielen. Und wenn es ihm gefällt, dann verschafft er mir vielleicht eine Rolle in seinem Film. Ach, deswegen. Naja, das Kostüm ist natürlich nicht so gut wie das von Rüdiger, aber es vermittelt zumindest einen ersten Eindruck. Einen ersten Eindruck? Ja, wie ich wirke als Vampir. Du wirkst toll. Ehrlich? Meinst du, Rüdiger findet mich auch toll? Der sowieso. Ach, dann wird er hoffentlich ein gutes Wort für mich einlegen. Rüdiger wird 1000 gute Worte für dich einlegen. Die Frage ist nur, ob es etwas nützt. Willst du damit sagen, die Filmleute hören nicht auf ihn? Hat Rüdiger etwa nur eine Nebenrolle in dem Vampirfilm? Oh nein, er hat die Hauptrolle. Oder glaubst du, er hätte so ein super Kostüm, wenn er nur eine Nebenrolle spielen würde? Ach, die Hauptrolle. Dachte ich's mir doch. Also ich würde Rüdiger auch die Hauptrolle geben, wenn ich Filmregisseurin wäre. Ach, wann kommt er eigentlich endlich? Vielleicht ist er schon da. Gehen wir. Rüdiger trifft sich lieber im Wald, weil es dort romantischer ist. Ach, das stammt von Rüdiger, das mit der Romantik. Ja, er hat einen Sinn dafür. Das macht die Schauspielerei. Als Schauspieler muss man starke Gefühle haben. Tatsächlich? Ja. Rüdiger könnte zum Beispiel nie einen Vampir spielen, wenn er nicht gleichzeitig auch wie ein Vampir fühlen würde. Ist das so? Mhm. Fühlt er etwa ständig wie ein Vampir? Ich meine, auch nach den Dreharbeiten? Also bei vielen Schauspielern ist das so. Sie können nicht mehr unterscheiden zwischen ihrer eigenen Person und der Rolle. Damit erreichten Anton und Viola den Waldrand. Doch da wartete sie, breit grinsend, der kleine Vampir. Anton hatte ihn schon bemerkt, nur Viola noch nicht. Schauspieler wissen manchmal gar nicht mehr, wer sie wirklich sind. Ich weiß es aber. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein, der größte Schauspieler aller Zeiten. Rüdiger, du. Hallo, Viola. Du siehst unglaublich gut aus. Du solltest immer schwarz tragen. Findest du? Ja, von Weitem hätte ich dich fast für gehalten. Für eine Schauspielerin gehalten? Genau, für eine Schauspielerin aus meinem Vampirfilm. So, und nun will ich dir endlich dein Geschenk geben. Hier, bitteschön. Ach, danke, Rüdiger. Oh, ein großes Stück Papier. Was ist es denn? Bestimmt das Autogramm. Hey, misch du dich da nicht ein? Ist es das Autogramm? Ja. Ach, wie lieb von dir, Rüdiger, dass du daran gedacht hast. Und hier sind alle deine Filme aufgeführt? Deine Rollen und Preise? Preise? Du hast doch Preise bekommen, oder? Natürlich hat er welche bekommen. Mehr, als man auf einer winzigen Autogrammkarte abdrucken könnte. Ach, ich schätze, Rüdigers neuer Film wird allein wegen der Kostüme mit Preisen überhäuft werden. Naja, und dann erst die Schauspieler. Wer spielt denn noch so mit? Wer mitspielt? Das ist alles streng geheim. Ja, streng geheim. Ach, schade. Dann sind die Dreharbeiten wohl auch geheim. Ja, absolut. Och, und es wird keine Ausnahme gemacht? Ich würde ja so gern mal sehen, wie du in deiner Rolle bist, Rüdiger. Ehrlich? Ja. Meinst du nicht, dass dein Produzent mal eine klitzekleine Ausnahme machen könnte? Für uns? Für uns? Auf gar keinen Fall wird er das tun. Habe ich nicht gesagt, du sollst dich da raushalten? Gesagt hast du das, aber ich glaube nicht, dass du es auch gemeint hast. Oder willst du Viola wirklich zu deinen Dreharbeiten mitnehmen? Ja. Nein. Aber der Film ist bald fertig. Und bei der Uraufführung ist Viola Ehrengast und sitzt neben dir in der ersten Reihe. Sei still. Sei endlich still. Nach diesem Aufschrei verschwand der kleine Vampir wild schluchzend zwischen den Bäumen. Bestürzt sah Anton ihm nach. Ob das eine Szene aus seinem Film war? Aus seinem Film? Na, jedenfalls war es ein filmreifer Abgang. Eigentlich sagt man ja auf Wiedersehen. Na, aber so sind Schauspieler. Vielleicht wollen sie ja jetzt noch proben. Zur Geisterstunde. Den ganzen Rückweg zum Schullandheim plapperte Viola und plapperte. Anton aber ging das Bild nicht aus dem Kopf, wie der kleine Vampir aufschluchzend zwischen den Bäumen verschwunden war. Anton glaubte zu wissen, warum Rüdiger so traurig war. Ihre Gespräche waren schuld. Über einen Film, der niemals gedreht werden würde. Über eine Uraufführung, die nur ein Traum bleiben würde. Und über Viola, die nie als Ehrengast neben ihm sitzen würde. Und hatte Anna nicht gesagt, Rüdiger würde sich sowieso schon in einem seelischen Tief befinden? Bestimmt flog der kleine Vampir von hier aus direkt in die Gruft, um sich in seinen Sarg zu verkriechen. Und dort in der Gruft wäre ja auch Anna mit ihrer verletzten Hand. Plötzlich fasste Anton einen Entschluss. Zum Glück hatte er ja seinen Vampirumhang mit auf die Klassenfahrt genommen. Er würde den Umhang jetzt holen, seine Taschenlampe einstecken und einfach zum Friedhof fliegen. Vom Kirchturm schlug es 11, als Anton den Friedhof erreichte. Er flog an der Friedhofsmauer entlang, immer im Schatten der hohen Bäume. Die Gruft von Schlotterstein lag am Ende des Friedhofs, in dem alten, wenig gepflegten Teil. Im Mondlicht sah Anton eine hohe Tanne. Unter ihr befand sich das Einstiegsloch zur Gruft. Anton landete hinter einem Busch und spähte zur Tanne hinüber. Aber was nun? Bevor er in die Gruft stieg, musste er wissen, ob Rüdiger und Anna wirklich allein waren. Die stets hungrigen Verwandten der Vampirkinder durften Anton auf keinen Fall entdecken. Und auch Lumpi, dem unberechenbaren älteren Bruder von Rüdiger und Anna, wollte er lieber nicht begegnen. Anton beschloss zu warten. Vielleicht würden Rüdiger und Anna die Gruft noch einmal verlassen und hier oben auftauchen. Doch das Warten wurde Anton lang. Überall knackte und knisterte es. Auf einmal fühlte Anton sich beobachtet. Seine Nackenhaare sträubten sich. Er wünschte sich ganz fest, seine Freunde wären bei ihm. Rüdiger, Anna, ich bin hier. Und ich bin hier. Lumpi. Na, so eine Überraschung. Anton Bonsack zu Besuch auf unserem netten alten Friedhof. Und was suchst du hier? Ich wollte zu Rüdiger und zu Anna. Sie ist doch krank, oder? Krank? Sagen wir mal so, Anna zahlt Lehrgeld. Sie zahlt Lehrgeld? Jawohl, Lehrgeld, wie es zu jeder Lehre gehört. Kapiert? Nein. Und wenn sie so weitermacht, wird sie noch nicht mal ihre Prüfung bestehen. Ihre Prüfung? Etwa als Vampir? Oh Mann, bist du begriffsstutzig. Als Vampir ist Anna doch schon fast ein hoffnungsloser Fall. Übrigens vor allem durch deine Schuld, Anton Bonsack. Durch meine Schuld? Und ob, wie ich Leuten gehört habe, willst du kein Vampir werden? Was mir völlig unbegreiflich ist. die Prüfung, in welchem Fach macht Anna sie denn? Ach, in Kräuterkunde natürlich, Dummkopf. In Kräuterkunde? Allerdings. Kräuter gegen Bauchweh, Kopfweh, Zahnweh, Kräuter für Riechmesser, kurz für alles, was ein Vampir so braucht. Oder denkst du, wir würden in Drogerien einkaufen und in Apotheken? Natürlich nicht. Na, siehst du. Und deshalb haben wir immer eine Fachfrau für Kräuter. Und das ist Anna. Irrtum. Das ist unsere Großmutter, Sabine, die Schreckliche. Aber Anna hat vorgeschlagen, sie abzulösen. Unsere liebe Großmutter wird nämlich langsam vergesslich. Glaubst du, Anna würde sich freuen, wenn sie mich sieht? Och, hier freut sich doch jeder, wenn er dich sieht. Warum kommst du nicht zur Abwechslung mal auf die Idee, mich zu besuchen? Dich? Ja, wir beide würden uns bestimmt nicht langweilen. Wir könnten zum Stadtpark fliegen. Und dort machen wir einen Wettlauf ums Planschbecken. Oder wir erschrecken Leute. Ich weiß nicht. Was weißt du nicht? Ob ich nicht lieber zu Anna gehen sollte? Wie bitte? Ich meine vorher, vor unserem Ausflug. Oh, das ist ja eine Zumutung. Ich? Lumpi, der Starke, soll warten, bis Anton Bonsack mit Händchen halten bei meiner kleinen Schwester fertig ist? Nein, ich will nur ganz kurz mit ihr reden. Ganz kurz. Na schön, aber nicht länger als 5 Minuten. Könntest du vielleicht nachsehen, ob Anna allein ist? Immer schön vorsichtig, unser Anton, was? Aber ich kann dich beruhigen. Meine Verwandten sind unterwegs beim Seniorentreffen. Alle? Deine Eltern auch? Na klar, was denkst du? Mit ihren über 170 Jahren gehören sie längst zu den Vampir-Senioren. Und wenn einer von ihnen vorzeitig zurückgekehrt ist? Tja, Vom Seniorentreffen? Nie. Die feiern, bis der Hahn kräht. Und nun mach schon, sonst gibt es Ärger. Zögernd ging Anton zum Einstiegsloch. Mit zitternden Händen schob er den flachen, moosbewachsenen Stein zur Seite. Ein Geruch nach Moder und kühler, feuchter Erde schlug ihm entgegen. Doch da war auch noch ein anderer vertrauter Geruch. Der Duft von Mufti ewige Liebe, das Parfum, das Anna für sie beide aus den Blüten der Friedhofsrosen hergestellt hatte. Auf einmal spürte Anton keine Angst mehr. Mit den Beinen voran rutschte er in den Schacht hinein. Er landete auf der Plattform aus festgeklopfter Erde. Ich bin's. Du, Anton. Ja, bist du allein? Nein, mein bester Freund ist auch da. Für Sekunden blieb Anton das Herz stehen. Dann begriff er, dass Anna ihn selbst gemeint hatte. Mit rotem Kopf stieg er die Stufen hinunter. Tatsächlich, alle Särge waren geschlossen. Bis auf den kleinsten, und in dem saß Anna. Mit einem zärtlichen Lächeln sah sie ihm entgegen. Anton wurde ganz verlegen. Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Wie es mir geht? Hier, an der rechten Hand sind die Finger furchtbar dick und brennen. Was ist mit der Hand passiert? Es ist eine Allergie. Ich bin auf irgendein Kraut allergisch, sagt meine Großmutter, Sabine die Schreckliche. Und jetzt wälze ich schon den ganzen Abend dieses Buch, unser Hausbuch für Kräuter. Wirst du deshalb Fachfrau für Kräuterkunde? Frau für Kräuterkunde. Wer hat dir denn den Wolf aufgebunden? Lumpi. Der fällt auch auf jede Ausrede rein. Das mit dem Kräutersammeln habe ich doch nur so gesagt, damit ich dich im Schullandheim besuchen konnte. Tut es sehr weh? Ziemlich. Außerdem wird mir schwindelig, wenn ich aufstehe. Und alles deinetwegen. Meinetwegen? Ja, weil ich dich unbedingt treffen wollte. Und wegen Rüdiger natürlich auch, weil er endlich aus seinem seelischen Tief rauskommen sollte. Ich bin so froh, dass er wieder unter Menschen geht. Bestimmt turteln sie jetzt, Rüdiger und Viola. Nein. Sie? Was machen sie denn dann? Nichts. Rüdiger ist weggelaufen, als wir über die Uraufführung gesprochen haben. Welche Uraufführung? Viola glaubt, Rüdiger wäre Schauspieler, Filmschauspieler. Rüdiger und Filmschauspieler. Und dann ist er einfach weggelaufen? Ja. Ach, er wird schon wieder auftauchen. Ich dachte, er wäre hier in der Gruft. Ich wollte ihn nämlich einladen zu unserer Abschiedsparty übermorgen Abend. Abschiedsparty? Naja, das ist unser letzter Abend und da gibt es immer eine Party mit Disco und so. Und du bist natürlich auch eingeladen. Du wirst doch deinen besten Freund nicht im Stich lassen, oder? Nein. Aber ich weiß nicht, ob ich dann schon wieder fliegen kann. Bestimmt. Aber jetzt musst du mir helfen. Draußen wartet Lumpi auf mich. Lumpi? Er will einen Ausflug mit mir machen. Leute erschrecken und so. Aber ich habe überhaupt keine Lust dazu. Ja, seid ihr denn verabredet? Ja, leider. Lumpi wird immer fürchterlich sauer, wenn man eine Verabredung mit ihm nicht einhält. Es gibt nur einen Weg, wenn du nicht mit ihm fliegen willst. Und welchen? Den Notausgang. Lumpi wird nicht nur schnell wütend, er vergisst auch genauso schnell. Der Notausgang führt dann noch immer durch Onkel Theodors Sarg. Oh ja, du weißt, wir haben auch noch einen neuen, aber der ist in Reparatur. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ich gehe jetzt lieber. Bis übermorgen im Schullandheim. Anton nahm all seinen Mut zusammen. Er trat an den Sarg von Onkel Theodor und zog an den beiden goldenen Griffen. Endlich bewegte sich der Deckel zur Seite. Anton leuchtete mit seiner Taschenlampe in den Sarg hinein. Am Kopfende des Sarges war eine herausgesägte Öffnung. Sie führte in die Erde. Anton kniete sich in den Sarg und zog den Deckel wieder zu. Dann kroch er in den Notausgang hinein. Fröstelnd schob er sich den schmalen Gang entlang. Der Notausgang endete in einem Brunnenschacht. Nicht weit davon entfernt lauerte Lumpi in einem Gebüsch auf ihn. Anton würde also leise sein müssen. Jetzt hatte er das Ende des Notausgangs erreicht. Anton erkannte die Marmorplatte, die den Ausgang versperrte. Anton nahm all seine Kraft zusammen und schob sie zur Seite. Während er noch nach Atem schöpfte, hörte er plötzlich Schritte und dann Stimmen. Und diese Stimmen kannte Anton. Sie gehörten dem Friedhofswärter Geiermeier und seinem Assistenten Schnuppermaul. Und dafür jagst du mich aus dem Bett. Wenn du wüsstest, wie süß ich gerade geträumt habe. Von einem Urlaub in der Südsee. Auf dass du wieder gesund wirst. Ach, Papa, ich bin gesund. Und es juckt mir in den Fingern, diesen Vampiren endlich das Handwerk zu legen. Dieser Blutsaugerbande. Lang genug ist hier ja nichts getan worden. Jetzt bist du aber ungerecht. Ich hab dich nach besten Kräften vertreten, als du im Krankenhaus warst. Däumchen hast du gedreht. Oder hast du einen einzigen Vampir erwischt in all den Wochen? Nein. Also, stattdessen hast du dir einen schönen Tag gemacht. Und nachts, wenn die Arbeit des Friedhofswächters erst anfängt, fest die Tür verriegelt. Ich wollte dir bei der Vampirjagd nicht in die Quere kommen. Aber nun sind wir ja wieder zusammen. Jetzt können wir mit vereinten Kräften kämpfen. Nieder mit dem Vampirgesindel! Nieder mit dem Blutsaugerpack! Psst! Hast du denn dein letztes bisschen Verstand verloren? Wieso? Weil du keinen Lärm machen sollst. Tausendmal habe ich dir schon gesagt, leise treten ist die oberste Pflicht des Friedhofwächters. So. Und jetzt wirst du in diesen alten Brunnen steigen. Ich? Jawohl, du! Wie du eben so treffend gesagt hast, mit vereinten Kräften werden wir die Vampire schlagen. Du da unten, ich hier oben. Aber ich fürchte mich in dem finsteren Brunnen. Du glaubst doch nicht an Vampire, oder? Tagsüber nicht. Außerdem möchte ich nicht in diesen schmutzigen Brunnen. Dafür bin ich nicht passend angezogen. Unsinn! Dein Morgenrock ist genau richtig. Na los, du wirst dich doch nicht weigern. Nein. Ich will nur meinen grauen Arbeitskittel holen. Bin gleich zurück. Achte auf mich, Wolf Rüdiger. Anton fiel eine Zentnerlast von der Seele. Das war ja gerade noch einmal gut gegangen. Aber jetzt musste er schleunigst aus dem Brunnen verschwinden, bevor der Friedhofswärter und sein Assistent zurückkehrten. Mühsam verschloss er den Notausgang mit der Marmorplatte. Dann hielt er Ausschau nach Lumpi. Aber der hatte sich anscheinend verzogen. Rasch breitete Anton seinen Vampirumhang aus und flog zurück zum Schullandheim. Am nächsten Morgen kam Anton vor Erschöpfung nicht aus dem Bett. Er sah richtig krank aus. Das fand sogar Herr Fliegenschneider. Er erlaubte Anton, bis zum Mittagessen im Bett zu bleiben. Kurz vor dem Essen stand Anton wieder auf. Am Tisch bemerkte er, dass Viola des Öfteren besorgt zu ihm herübersah. Und nach dem Essen zog sie ihn im Hof in eine stille Ecke. Du bist krank? Nein, ich war nur erschöpft. Ach, ich auch. Diese Treffen mit Rüdiger, die strengen ziemlich an. Aber das liest man oft von Schauspielern, weißt du? Sie sind für ihre Umgebung eine ständige Herausforderung. Kommt Rüdiger heute Abend auch? Heute? Ich glaube, er kann erst morgen kommen, zu unserer Abschiedsparty, wenn sie überhaupt stattfindet. Dafür habe ich schon gesorgt. Du? Genau. Ich habe Herrn Fliegenschneider von meiner alten Klasse vorgeschwärmt und von dem tollen Zusammengehörigkeitsgefühl. Und dass unser Lehrer immer gesagt hätte, feiern, vor allem Abschiedsfeiern, wären das Allerwichtigste überhaupt bei Klassenfahrten. Und da konnte Herr Fliegenschneider natürlich nicht mehr Nein sagen. Sehr geschickt von dir. Nicht wahr? Und ich habe noch eine Überraschung für dich. Noch eine? Mhm. Es wird eine Vampirparty. Eine Vampirparty? Ja. Ich habe nämlich gesagt, am besten wären natürlich die Feiern, die unter einem bestimmten Thema stehen würden. Und was er von einem Vampir festhalten würde. Und? Na, erst wollte er nicht so recht. Aber ich schlug dann vor, man könnte dazu sogar Arbeitsgruppen bilden. Was denn für Arbeitsgruppen? Nun, eine für das Vampirbuffet, eine für Schminken und Verkleiden, eine für Vampirspiele, eine für die Dekoration und so weiter. Weißt du, ich musste das einfach tun. Was? Na, das mit dem Vampirfest. Stell dir vor, wenn Rüdiger morgen Abend der Einzige im Vampirkostüm wäre. Dann würden doch alle sofort herauskriegen, dass Rüdiger Schauspieler ist und einen Vampirfilm dreht. Und dann würden sich alle Mädchen auf ihn stürzen. Findest du mich gemein? Gemein? Na, weil ich Rüdiger ganz für mich allein haben will. Aber ich muss schließlich an meine Karriere denken. Und Tricks gehören zum Geschäft. Das kann man in jeder Filmzeitschrift lesen. Ganz allein wirst du Rüdiger wohl nicht haben. Nicht? Nein, Rüdiger wird morgen Abend noch jemanden mitbringen. Er bringt jemanden mit? Oh, ich ahne etwas. Er bringt seinen Regisseur mit. Glaubst du, er will gleich Probeaufnahmen machen? Nein, es ist ein Mädchen. Sie spielt in dem Film seine kleine Schwester. Ist sie etwa Rüdigers Freundin? Nein. Na, und warum bringt er sie dann überhaupt mit? Weil Anna auch mal eine tolle Abschiedsparty erleben möchte. Anna? Du kennst sie? Ja. Hey, du wirst ja rot. Jetzt verstehe ich. Anna ist deine Freundin. Das heißt, du bist mit einer richtigen Schauspielerin befreundet? Ja. Und über deine Freundin, diese Anna, hast du Rüdiger kennengelernt? Gewissermaßen. Frag doch Rüdiger selbst. Das werde ich auch. Einen ganzen Katalog an Fragen werde ich ihm stellen. Wie sein Regisseur heißt, welchen Film Rüdiger als nächstes dreht und wann die Uraufführung ist natürlich. Übrigens, diese Anna, die er morgen mitbringt, nimmt die auch an der Uraufführung teil? Sicher. Und du, bist du auch dabei? Das steht noch nicht fest, weil Anna spielt ja nur die kleine Schwester. Ach so. Rüdigers Rolle ist wichtiger. Oh ja, viel wichtiger. Ach, morgen Abend, das wird gigantisch. Eine Party mit zwei richtigen Schauspielern. Und weißt du, was ich am aufregendsten finde? Nein, was denn? Dass niemand außer uns beiden weiß, wer sie wirklich sind. Phantom biss sich auf die Zunge, um nicht zu lachen. Wer sie wirklich waren, das wusste nur einer. Er. Am nächsten Tag waren alle mit den Vorbereitungen für das Vampirfest beschäftigt. Sogar Herr Fliegenschneider half mit. Er dekorierte das Esszimmer mit schwarzem und rotem Krepppapier. Dann begann das Schminken und Verkleiden. Die Jungen und Mädchen verwandelten sich in mehr oder weniger gruselige Vampire. Mit Hilfe von weißer Babycreme, Babypuder, schwarzen und braunen Augenbrauenstiften und blutroten Lippenstiften. Ihre Haare hatten sie mit farblosem Gel gestylt. Und alle trugen dunkle Kleidung. Abends um 8 begann das Fest. Zunächst wurde getanzt. Dann gab es Spiele, natürlich Vampirspiele. Aber Herr Fliegenschneider hatte den alten und bekannten Spielen nur neue Namen gegeben Topf schlagen hieß jetzt Sargdeckel klopfen. Blinde Kuh nannte sich arme blinde Fledermaus. Und statt mein rechter Platz ist leer, sollte man nun mein rechter Sarg ist leer rufen. Anton langweilte sich. Von Rüdiger und Anna war noch nichts zu sehen. Schließlich eröffnete Herr Fliegenschneider das Vampirbuffet. Es gab rote Götterspeise, roten Saft und Lollis. Die übrigen Knabbereien lagen in länglichen Pappschachteln, die mit schwarzem Papier beklebt waren, sodass sie wie schwarze Särge aussahen. Anton stand davor und musterte kritisch diese Mini-Särge voller Salzstangen, Erdnüsse und Popcorn. Da stieß ihn auf einmal jemand ganz sanft in den Rücken. Anton drehte sich um. Hallo Anna. Hallo Anton. Wie hast du mich erkannt? Ich erkenne dich immer. Und wenn du dich noch so gut verkleidest. Okay, das ist ja eine richtig gute Party hier. Davon hast du mir gar nichts erzählt, dass ihr alle als Vampire kommt. Es war Violas Idee. Sie wollte, dass ihr mitfeiern könnt, ohne aufzufallen. Ja? Hauptsächlich natürlich Rüdiger. Aber ich habe Viola von dir erzählt. Und dass du meine Freundin bist. Das hast du gesagt. Ja. Und deine Hand, tut sie noch weh? Ja, und mir wird auch noch schwindelig. Stell dir vor, auf dem Meerflug musste ich dreimal zwischenlanden. Dreimal? Ja. Bist du deshalb traurig? Nein. Aber ich habe euch vorhin durchs Fenster beobachtet. Du und die anderen seid nur heute Abend Vampire. Und nur, weil es euch Spaß macht. Aber ich muss immer so bleiben, ob ich nun bin oder nicht. Du sollst nicht traurig sein. Ich mag dich so, wie du bist. Du würdest mich doch viel lieber mögen, wenn ich kein Vampirmädchen wäre. Nein, unter Freunden sagt man nicht wenn. Da mag man den anderen so, wie er ist. Ehrlich? Ehrlich. Sieh mal, da ist Rüdiger. Tatsächlich, er tanzt mit Viola. Zuerst wollte er gar nicht mitfliegen. Ich musste eine halbe Ewigkeit auf ihn einreden, bis ich ihn soweit hatte. Er sagte, er wäre schwer enttäuscht von Viola. Enttäuscht? Von Viola? Ja, und jetzt himmelt er sie so an. Ich glaube, Rüdiger braucht eine Ruhepause vom Tanzen. Er ist schon ganz rot im Gesicht. Tatsächlich, er steuert den Nachbartisch an. Ich bin neugierig, was sich die zwei zu sagen haben. Na bitte, hier ist schon ein ruhiger Tisch. Du hast wirklich ein schönes Plätzchen für uns ausgesucht, Rüdiger. Jetzt können wir uns in Ruhe unterhalten. Und worüber möchtest du dich unterhalten? Über uns. Über uns? Du möchtest nicht über den Film reden? Oh doch, ich möchte über uns sprechen. Und zwar darüber, wann wir endlich beide gemeinsam vor die Kamera treten. Findest du nicht, dass ich heute Abend einen umwerfend guten Vampir abgebe? Ja, ja. Übrigens, ich hatte fest damit gerechnet, dass du heute Abend auch deinen Regisseur mitbringst. So? Und warum? Ist das so schwer zu verstehen? Da hätte er gleich sehen können, wie gut mir ein Vampirkostüm steht. Oder wird dein nächster Film etwa kein Vampirfilm? Wir wollten doch über uns reden und nicht über den Film. Aber Rüdiger, du und dein Vampirfilm, das ist doch ein und dasselbe. Eben nicht. Und du magst mich nur als Schauspieler. Na und? Das ist doch völlig normal. Und außerdem, bei Schauspielern ist das immer so. Ja, vielleicht. Aber nicht bei Vampiren. Rüdiger. Aber Rüdiger drehte ihr den Rücken zu. Dann kletterte er auf das Fensterbrett, er drehte sich nur noch einmal um und warf Anton einen düsteren Blick zu, als könnte der etwas dafür, dass Viola sich nur für den Schauspieler Rüdiger von Schlotterstein interessierte. Dann verschwand er in der Dunkelheit. Anna folgte ihm, allerdings vergaß sie nicht, sich von Anton zu verabschieden. Anton wäre am liebsten Anna und Rüdiger gefolgt. Doch für ihn ging die Party weiter. Na, die beiden sind aber empfindlich. Na ja, aber das kennt man ja bei Schauspielern. Ja, ja. Sie hatten bestimmt einen besonders anstrengenden Drehtag, oder? Ja, ja. Das kommt, wenn der Film fast fertig ist, weißt du? Dann sind immer alle übernervös. Was du nicht sagst. Wollen wir tanzen? Ende der Party. Oh, typisch. Immer wenn es am schönsten wird, ist Schluss. Anton grinste. Machen wir Musik wieder an. Schluss. Von wegen. Nur die Vampirparty war zu Ende. Aber seine Freunde, die echten Vampire, würde er schon bald wiedersehen. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. Ganz allein, so wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenschwein. Doch geht die Sonne endlich unter, glaub es mir, erwacht zu neuem Leben der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir, ich, der kleine Vampir.